Deutschlandfunk. Im letzten Moment. Professor van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Kuse. Professor van Dusen in der Todeszelle. Das ist ein Kapitel für sich. Was sage ich, Kapitel? Ein ganzer Roman. Ein Roman, der anfängt mit der Flucht aus dem sichersten Gefängnis der Welt. Sie kennen die Geschichte, meine Damen und Herren. Und der zu Ende geht an jenem tragischen Aprilmorgen im Gefängnis von San Francisco. Aber dazwischen gab es im Leben des großen Kriminologen noch eine Todeszelle. Die bekannteste von allen. Die Todeszelle von Sing Sing. Donnerstag, 8. Mai 1902. 1 Uhr mittags. Haben Sie gehört, Kelly? Noch 30 Stunden. 30 Stunden sind schnell vorbei, Kelly. Lassen Sie mich in Ruhe. Ruhe? Sie kommen nicht mehr zur Ruhe, Kelly. Sie müssen immer wieder daran denken. Sich vorstellen, wie es sein wird morgen Abend. Wie wir sie aus der Zelle holen und über den Gang schleppen. Nicht weit, Kelly. Nur bis zu dem kleinen Raum ohne Fenster, gleich nebenan. Und was da auf sie wartet, das wissen Sie, Kelly. Der Stuhl. Der elektrische Stuhl. Sie nehmen Platz, Kelly. Wir schnallen sie an. Wir machen die Kontakte fest. An ihrem Knöchel und auf ihrem kahlgeschorenen Schädel. Sie sitzen da, Kelly, und warten. Warten. Der Obmann der Jury gibt das Zeichen. Ich schalte den Strom ein. Aber sie sind nicht gleich tot, Kelly. Glauben Sie das? Ja, nicht. Sie werden schmoren, Kelly. Sekunden, Minuten, eine Ewigkeit. Sie werden sich aufbäumen. Hören Sie auf! Nur noch 30 Stunden, Kelly. Versetzen Sie sich, meine Damen und Herren, aus der Todeszelle im Zuchthaus Sing Sing an einen wesentlich angenehmeren Ort, in das Haus von Professor van Dusen. Zwei Personen befanden sich im Salon. Der Hausherr und meine Wenigkeit Hutchinson Hedge. Wir hatten uns ein paar Wochen nicht gesehen. Ich war in Kanada gewesen, wegen einer Reportage, und der Professor hat in dieser Zeit am geheimnisvollen Element Radium herum geforscht und sich jeder kriminologischen Abschweifung enthalten. Ganz leicht konnte ihm das nicht gefallen sein, sonst hätte er mich nicht gleich gefragt. Nun, mein lieber Hedge, was bringen Sie mir? Einen mysteriösen Mord? Ein kriminologisches Problem, welches unsere wackere Polizei wieder einmal vor ein unlösbares Rätsel stellt? Gibt es etwas Neues? Oh, nicht, dass ich wüsste, Professor. Naja, der Fall Kelly natürlich, aber der ist nicht neu und ein unlösbares Problem ist er auch nicht, weil er nämlich abgeschlossen ist. Kelly ist rechtskräftig verurteilt. Morgen Abend kommt er auf den elektrischen Stuhl. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In der Tat, mein lieber Hedge. Dabei ist keine Maus auch nur den allerkleinsten Faden ab. Die Sache ist gelaufen. Und dabei hat er ihn womöglich gar nicht umgebracht, den alten Waldorf. Na, was soll's. Kelly sitzt in der Todeszelle und da holt ihn keiner raus. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Nichts mehr zu machen. Traurig. Und wie sieht's denn so bei Ihnen aus, Professor? Leben noch frisch? Was macht die Wissenschaft? Erzählen Sie doch mal, dieses Radium... Später, mein lieber Hedge. Ihr Automobil... Vor der Tür, aber was... Kommen Sie schon. Ja, wohin denn, Professor? Nach Sing Sing, natürlich. Na also. Wir fuhren los in meinem PS Arrow, aber nicht direkt in Richtung Sing Sing. Ich machte einen kleinen Umweg über den Times Square. Da stand schon jemand an der Straße und wartete mit Ungeduld. Ich hielt, er stieg zu, ich gab Gas. Was hat das zu bedeuten? Darf ich vorstellen, Mr. Dolphin, Elmer S. Dolphin, Anwalt der Rechte. Professor Dr. Augustus van Dusen, die sogenannte Denkmaschine. Wer kennt ihn nicht, den weltberühmten Wissenschaftler und Amateurkriminologen? Ich freue mich, Professor. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich bereit gefunden haben, meinem Mandanten zu helfen. Ihrem Mandanten, Mr. Dolphin? Ja, aber hat Hatch Sie denn nicht informiert? Ich bin der Verteidiger von Francis Kelly. Ich verstehe. Ein abgekartetes Spiel. Ich wünsche, nach Hause zurückzukehren, Hatch. Haben Sie die Güte zu wenden? Warten Sie, Hatch. Ja, Professor, ich gebe es ja zu. Ich habe meinen alten Freund Hatch gebeten, auf Sie einzuwirken. Sie für den Fall meines Mandanten zu interessieren. Und das hat ja auch geklappt. Gewusst wie. Und warum habe ich so gehandelt, Professor? Weil es gilt, einen Justizmord zu verhindern. Weil es gilt, das Leben eines Unschuldigen zu retten. Und weil nur ein Mensch fähig ist, das Unmögliche möglich zu machen. Nur ein Mensch in New York, in Amerika, in der ganzen Welt. Sie, Professor van Dusen. Bravo. Hände am Steuer, Hatch. Da Sie an den Menschen in mir appellieren, Mr. Dolphin. An den Menschen, Professor, an den Kriminologen, an das Genie. Sie dürfen sich Ihrer humanitären Pflicht nicht entziehen. Ja, so hat es den Anschein, Mr. Dolphin. Nun gut. Worum geht es? Referieren Sie knapp, summarisch, jedoch präzise. Und von Anfang an. Hatch, bitte. Und der Anfang war das große Kostümfest im Hause Waldorf, Park Avenue, am 25. Januar. Das Ereignis der Saison, davon müssen sogar Sie etwas gehört haben, Professor. Nicht das Mindeste, mein lieber Hatch. Sie leben eben auf dem Mond, Professor. Wie Ihnen durchaus bekannt ist, mein lieber Hatch, lebe ich in der 35. Straße West, nicht weit von der öffentlichen Bibliothek. Dort pflege ich mich den exakten Wissenschaften zu widmen. Gelegentlich in meinen Mußestunden wohl auch der Kriminologie. Keinesfalls jedoch törichten Zerstreuungen, wie sie in der sogenannten guten Gesellschaft im Schwanken sind. Insofern, mein lieber Hatch... Müssen wir Sie wohl ein bisschen ausführlicher aufklären, Professor? Darum bitte ich. Ja, also, das Fest stand unter dem Motto »Die Wunder des 20. Jahrhunderts« und entsprechend waren die Kostüme modern, verwegen, der Zeit voraus und wunderbar. Vor allem wunderbar. Mrs. Morgan und Mrs. Vanderbilt hatten ihre Roben mit Phosphor bestrichen und strahlten um die Wette als Elektrizität und als Radium. Radium? Der alte Rockefeller wanderte in einer Art goldener Kutter herum. Er war nämlich der sogenannte Krösus. Krösus? Im 20. Jahrhundert? Ja, das habe ich ihn auch gefragt und er hat gesagt, Geld braucht der Mensch in jedem Jahrhundert, mein Sohn. Dabei hat er Mrs. Rockefeller angestoßen und die klirrte und klapperte, weil sie Krösusen Schatzkammer vorstellt und mit Schmuck behängt war wie ein Weihnachtsbaum. Der einzige Mensch, der kein Kostüm trug, war der Gastgeber, Mr. Waldorf. Als erfolgreichster Bankier der Ostküste hielt er eine Verkleidung wohl für unter seiner Würde und begnügte sich mit einem schlichten Frack. Aber diesen Mangel machte die Gastgeberin mehr als wett. Mrs. Waldorf, meinen Sie? Nein, ich meine Mrs. Teufelsand, Waldorfs Schwester. Er ist nämlich Witwer und wenn er zu feierlichen Anlässen eine Dame des Hauses braucht, dann... Ich verstehe. Bitte, mein lieber Hatch, bemühen Sie sich, Ihre Ausführungen ein wenig zu straffen. Ja, keine Angst, Professor, gleich wird's kriminell oder kriminologisch, wenn Ihnen das lieber ist. Ja, bitte. Wo war ich denn? Mrs. Teufelsand. Richtig. Mrs. Teufelsand hatte sich mit Unmengen grauer Seide umwickelt und schwebte als Luftschiff über dem Ganzen. Verrückt. Kurz, Glanz und Glamour all überall. Ganz New York war da, das heißt die Spitzen der Gesellschaft, die oberen 400. Und da durfte natürlich auch Hutchinson Hatch Junior nicht fehlen. Ja. Ein interessantes Kostüm hatten Sie übrigens an Hatch. Was war es doch gleich? Damit brauchen wir uns jetzt nicht aufzuhalten. Aber seien Sie doch nicht so bescheiden, Hatch. War doch recht originell, Ihre Aufmachung. Brille, gelbe Perücke, ja, altmodischer Breitenrock. Und dann liefen Sie so komisch mit eingeknickten Knien so und murmelten dauernd vor sich hin. Was war das noch? Irgendetwas Mathematisches. Einmal eins, zwei plus zwei. Richtig, 2 + 2 = 4. Hatch, Sie haben sich unterstanden. Professor, da muss ich wohl beichten. Darum möchte ich bitten. Ja, ich war als Sie auf dem Fest, als Professor van Dusen. Ein Riesenerfolg. Die Leute haben sich totgelacht. Waren sehr beeindruckt, meine ich. Wenn Sie kein Wunder des 20. Jahrhunderts sind, Professor, dann weiß ich... Schweigen Sie, Hatch! Gehe ich recht in der Annahme, besagtes Kostümfest sei auch von Ihnen besucht worden, Mr. Dolphin? Ja, Professor. Ich war ein mechanischer Mensch. Mein Schneider hatte mir ein... Sehr interessant, sehr interessant. In diesem Falle seien Sie so freundlich, den Bericht fortzusetzen. Was Sie betrifft, Hedge, Ihnen empfehle ich mit aller Dringlichkeit, sich auf die Führung des Automobils zu konzentrieren und Ihre Aufmerksamkeit ungeteilt dem Straßenverkehr zuteilwerden zu lassen. Klasse. Ich höre, Mr. Dolphin. Nun, es war, mein Freund Hedge hat es ja bereits angedeutet, ein rauschendes Fest. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Eleganz. Es wimmelte von lebenden Maschinen aller Art, von Unterseebooten. Gewiss, Mr. Dolphin, gewiss. Kommen Sie doch bitte zur Sache. Sehr wohl, Professor. Gegen 10 Uhr gab es eine längere Tanzpause. Das junge Volk begann bereits unruhig zu werden. Und Mrs. Teufelsand, eine Dame, die ihre Pflichten als Gastgeberin sehr ernst nimmt, begab sich zur Orchesterempore, um die Musiker zur baldigen Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu bewegen. Waldorf blieb an seinem Tisch und trank Champagner mit seiner Tochter und ihrem Verlobten. Ja, das war ja überhaupt der Grund für das ganze Fest. Die Verlobung von Diotima Waldorf und Lord Tilbury aus England. Nett sah sie aus, Diotima, als neue Frau in ihrem kurzen, engen Reformkleidchen. Fanden Sie nicht, Dolphin? Ja. Vor allem neben dem edlen Lord, der sich als Marsmensch verkleidet hatte. Eine aufgeblasene grüne Kugel mit 6 Armen und 2 Antennen obendrauf. Die Schöne und das Biest. Ihre mehr oder weniger munteren Impressionen aus der großen Welt mögen im Daily New Yorker am Platz sein, mein lieber Hedge. In einem seriösen kriminologischen Vortrag muss ich Sie mir auf das Entschiedenste verbitten. Bitte. Und Sie, Mr. Dolphin? Ich komme zur Sache, Professor. Das heißt, ich bin ja schon mittendrin. Denn in der erwähnten Tanzpause sprang plötzlich ein Gast auf den Tisch neben dem der Waldorfs. Ein Gast im Kostüm eines Aeronauten. Er riss Lederhelm und Brille ab, verlangte Ruhe und als es nicht sofort still wurde, zog er aus seiner weiten Jacke einen gewaltigen Revolver und schoss in die Luft. Dann richtete er die Waffe auf Waldorf. Der war bleich geworden. Offenbar kannte er den Mann. Ich sehe, Sie haben mich nicht vergessen, Waldorf. Francis. Und du erinnerst dich auch noch an mich, Diotima. Wie nett. Den übrigen Anwesenden darf ich mich bekannt machen. Mein Name ist Kelly. Francis Ryan Kelly. Vorbestraft, 1 Jahr Gefängnis, Betrug und Veruntreuung. Sie wissen, Waldorf, wem ich das verdanke? Ihnen. Ganz alleine Ihnen. Hören Sie, Kelly. Sie hören, Waldorf. Sie hören mir zu. Sie alle hören mir zu. Ich habe Ihnen etwas zu sagen über unseren geschätzten Gastgeber, den ehrenwerten Mr. Walter Waldorf, Bankier und Börsianer von untadeligem Ruf. Er ist ein Lump, unser lieber Mr. Waldorf, ein Lügner, ein gemeiner Betrüger. Was erlauben Sie sich? Ganz ruhig, Waldorf, sonst geht mein Revolver los. Ich liebte Ihre Tochter, Waldorf. Ich liebe sie immer noch. Francis. Das missfiel Ihnen, Waldorf. Ich war ja nur ein kleiner Börsenmakler und Sie hatten ganz andere Pläne für Ihr Kind. Sie versuchten, uns auseinanderzubringen, aber es gelang Ihnen nicht. Und da beschlossen Sie, mich auf andere Weise loszuwerden. Sie kamen zu mir und sagten, Sie wollten mich reich machen. Alles, was ich hätte, sollte ich in die Firma Chemo Petrol investieren. Ein kleines Unternehmen in Pittsburgh. Ein neues technisches Verfahren und ein hoher Kredit der Waldorfbank würde den Wert der Aktien über Nacht verzehnfachen. Ein todsicheres Geschäft. Sie rieten mir, die bei mir liegenden Kundengelder kurzfristig auszuleihen und damit Chemo Petrol Aktien zu kaufen. Ich wollte nicht, aber Sie haben mich überredet. Goldene Berge haben Sie mir versprochen und die Hand Ihrer Tochter. Francis. So war's doch, Waldorf! Am nächsten Tag ging die Firma Chemo Petrol bankrott. Kein neues Verfahren, kein Waldorf-Kredit. Ich war ruiniert. Ich stellte sie zur Rede, sie stritten alles ab. Ich beschwor sie, mir Geld vorzustrecken, damit ich meine Kunden auszahlen konnte. Sie haben mich ausgelacht und die Polizei angerufen. Sie haben mir eine Falle gestellt, Waldorf. Sie haben mich ins Gefängnis gebracht. Und während ich meine Strafe absaß, haben Sie Ihre Tochter an einen englischen Lord verkuppelt. Und du hast sie verkuppeln lassen, Diotima. Aber Francis, ich wusste doch... Sie sind eine Kanaille, Waldorf, eine widerliche, gemeine Kanaille. Sie haben mein Leben zerstört und dafür werden Sie zur Rechenschaft gezogen. Jetzt, auf der Stelle. Darüber könnten wir doch in Ruhe reden, Kelly. Morgen... Heute werden Sie reden, Waldorf. Sie werden eingestehen, was Sie mir angetan haben. Hier, vor Ihren Gästen, Ihren Freunden, vor den Menschen, auf deren Achtung Sie Wert legen. Und vor Diotima und Ihrem Verlobten. Und dann werden Sie mich um Verzeihung bitten. Machen Sie den Mund auf, Waldorf! Sie wollen nicht. Dann werden Sie sterben. Nein, Kelly, nicht! Daddy! Was hast du getan, Francis? Das verstehe ich nicht. Kelly hatte abgedrückt und Waldorf war zusammengebrochen. Lord Tilbury und ein paar andere Gäste, die in der Nähe waren, stürzten sich auf den Schützen, entrissen ihm die Waffe, überwältigten ihn. Der Butler telefonierte nach der Polizei. Waldorf wurde in ein abgelegenes Zimmer getragen. Aber der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Todesursache: eine Schusswunde über dem Herzen. Aha. Wie verhielt sich Kelly? Er ließ alles mit sich geschehen. Wirkte verstört. Und machte ein ausgesprochen dummes Gesicht. Beim Polizeiverhör erklärte er sich für unschuldig. Er erzählte eine kuriose Geschichte, die er später vor Gericht wiederholte, dass er nämlich nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis... Bitte, Mr. Dolphin, das, was Kelly zu berichten hat, wünsche ich aus erster Hand, das heißt aus seinem eigenen Munde zu vernehmen. Gut, einverstanden, Professor. Aber das sollten Sie doch noch wissen. Als Kellys Revolver ballistisch untersucht wurde im Labor der Kriminalpolizei, da stellte sich eindeutig und einwandfrei heraus, dass die Kugel in Waldorfs Herzen aus dieser Waffe und keiner anderen stammt. Vergessen Sie den Drohbrief nicht, Dolphin. Den Drohbrief? Ja. Ja. 3 Tage vor dem Kostümfest hatte Waldorf einen mit der Maschine geschriebenen anonymen Drohbrief erhalten. Und in Kellys Zimmer fand die Polizei eine Schreibmaschine, eine alte Underwood. Und die ist genau diejenige welche? Ohne jeden Zweifel? Ohne jeden Zweifel, Professor. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen umkehren, Professor, könnte ich es Ihnen nicht verdenken. Der Fall erscheint so einleuchtend, so absolut klar. Einige 100 Tatzeugen, dazu diverse gewichtige Indizien. Dann bin ich zu viel des Guten. Finden Sie nicht, Mr. Dolphin? Genau das ist auch mein Eindruck, Professor. Kelly ist kein Idiot und nur ein Idiot würde einen Mord auf diese Weise... Wir sind da. Sing, sing, voraus. Die Uhr schlug 4, als wir den finsteren Gang mit den 3 Gittertüren betraten. Death Row, die Todeszeile. Nur eine Zelle war besetzt. Der muffige Wärter schloss die Tür auf und blieb daneben stehen. Vorschrift. Hallo, Dolphin. Kelly. Was soll denn das werden, eine Abschiedsparty? Francis Ryan Kelly. Zum Tode verurteilt und dennoch ungebrochen. Wart's ab, Freundchen. Das Heulen und Zähneklappern kommt noch. In 26 Stunden. Professor Van Dusen. Mr. Hutchinson Hedge. Was? Sie sind der berühmte Van Dusen, der Superschnüffler? Die Denkmaschine? Enttäuscht, Kelly? Ehrlich gesagt, ja. Den habe ich mir anders vorgestellt. Irgendwie imposanter. Ich bedauere, Ihren Vorstellungen so wenig zu entsprechen, Mr. Kelly. Kommen Sie. Bitte, Herr Professor, gehen Sie nicht. Jetzt hören Sie mal zu, Kelly. Man hat mir alles abgeschmettert. Berufung, Eingaben, Gnadengesuch. Professor Van Dusen ist Ihre letzte Chance. Oder wollen Sie auf den elektrischen Stuhl? Tut mir leid. Danke, dass Sie gekommen sind, Professor. Ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen nervös. Nun gut, Kelly. Angesichts der Situation, in welcher Sie sich befinden, bin ich bereit, Ihre mangelhaften Manieren zu besehen. Auch ein Flegel hat Anspruch auf Gerechtigkeit. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Die Wahrheit, Professor. Ich werde Ihnen erzählen, was wirklich passiert ist. Hören Sie zu. Kelly bestätigte uns, was wir schon wussten, wie Waldorf ihn reingeritten, von seiner Tochter getrennt und ins Gefängnis gebracht hatte. Als ich rauskam, Übrigens genau am 1. Januar nahm ich mir ein Zimmer unten in Hester Street. Keine Farbe, Kind. Besseres Viertel konnte ich mir nicht leisten. Ich kaufte mir eine gebrauchte Schreibmaschine und versuchte wieder Fuß zu fassen. Als Agent, Vermittler, was sich so bot. Mit der Börse war es ja vorbei, ein für alle Mal. Viel zu tun gab's nicht, ich krebste so rum. Naja, und dann traf ich Quinn. Wen? Den geheimnisvollen Mr. Quinn. Eines Abends in der Kneipe. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass uns was verband. Die Abneigung gegen einen gewissen Bankier. Nieder mit Waldorf. Tod dem Blutsauger. Tod? Das ist wohl ein bisschen übertrieben, Kelly. Aber heimzahlen sollten Sie ihm schon, was er mit Ihnen gemacht hat. Übrigens, haben Sie den Daily New Yorker von heute schon gelesen? Ja, hab ich, Quinn, hab ich. Die Ultima Waldorf verlobt sich mit einem englischen Aristokraten und deshalb gibt Daddy nächsten Sonntag ein großes Fest mit Kostümzwang. Da fällt mir was ein, Kelly, eine interessante Sache, die vor ein paar Jahren passiert ist in Rio de Janeiro, glaube ich. Einem kleinen Beamten ist Unrecht geschehen durch ein hohes Tier und dafür hat er sich auf ungewöhnliche Weise gerecht. Mhm. Er hat sich bei einem Empfang des Bürgermeisters eingeschlichen. Mit einer Pistole. Hat ihm sein Sündenregister vorgehalten und ihn gezwungen, seine Schandtaten vor aller Welt zu bekennen. Wie finden Sie das, Kelly? Das klingt nicht schlecht, Quinn. Nicht wahr? Wenn ich das mal auf Ihren Fall übertrage, Sie könnten Waldorf blamieren und sich vor der Öffentlichkeit rechtfertigen. Und vor Diotima. Auch das, Kelly. Ja. Denken Sie mal drüber nach. Ich habe Verbindung und könnte Ihnen, wenn Sie wollen, eine Eintrittskarte für Waldorfs Fest besorgen. Ich fing an, mich mit der Idee anzufreunden. Ein paar Tage vor dem Kostümfest kam Quinn zu mir. Ich hatte ihm meine Adresse gegeben. Ein paar Tage? Wann genau? Ja, warten Sie, das Fest war am 25. Januar und Quinn war bei mir am 21., ein Dienstag. Er brachte die Karte mit. Wir setzten uns zusammen und machten einen Plan. Wir berieten meinen Auftritt, das heißt, wann ich was tun und sagen sollte, mein Kostüm und dann das Wichtigste. Die Waffe, die brauchen Sie unbedingt, Kelly. Sie müssen sich doch Respekt verschaffen bei der ganzen Gesellschaft und vor allem bei Waldorf. Gleich, wenn Sie loslegen, schießen Sie einmal in die Decke. Damit ganz klar ist, Sie meinen es ernst. Und später, wenn der alte Gauner nicht gestehen will, ein zweiter Schuss, direkt auf ihn gezielt. Ja, aber mit Platzpatronen. Natürlich, mit Platzpatronen. Sie wollen ihn doch nicht wirklich umbringen, Sie tun nur so. Aber da er das nicht weiß, wird er in seiner Todesangst auf alles eingehen. Sie brauchen also eine Waffe, die nach was aussieht, die Angst macht. Eben, als ich durch die Hester Street ging, habe ich das Richtige für Sie gesehen. Im Fenster des Pfandleiers an der Ecke. Ein paar Colt Peacemaker, Single Action, Kaliber 45. Die berühmten Revolver unserer Wildwesthelden. 20 Zentimeter langer Lauf. Sehr eindrucksvoll. Laufen Sie gleich runter. Kaufen Sie sich so ein Ding. Haben Sie Geld? $10 sollte ein Revolver kosten. Ich handelte die Pfandleiherin runter auf 8. Einen Augenblick, Kelly. Wenn ich recht verstehe, befanden sich im Besitz der Pfandleihanstalt 2 Colt-Revolver der Marke Peacemaker. Na klar, Professor, ein paar. Das ist so im Wilden Westen. Man hat 2 Revolver, einen rechts, einen links. Haben Sie denn nie ein Buffalo Bill-Heft gelesen? Vor dem gesehen, Kelly. Das betreffende Pfandleihinstitut, wo genau befindet es sich? Hester Ecke, Norfolk Street. So. Sie erwarben also eine der beiden ausgestellten Waffen, Kelly. Mhm. Während dieser Zeit befand Quinn sich in Ihrem Zimmer. Ja. Allein? Das nehme ich doch an. Mit Zugang zu Ihrer Schreibmaschine? Ja. Die stand auf dem Tisch. Ah, ich verstehe, Professor. Der Drohbrief an Waldorf... Darauf will ich hinaus, Mr. Dolphin. Fahren Sie fort, Kelly. Als ich zurückkam, hatte Quinn es eilig. Aber tags darauf war er wieder bei mir und wir besprachen nochmal alle Einzelheiten. Vor allem auf den zweiten Schuss, den direkt auf Waldorf, hat Quinn größten Wert gelegt. Wegen der psychologischen Wirkung, hat er gesagt. Wir haben die Sache geübt, richtig durchgespielt. So wie sie dann ja auch tatsächlich ablief beim Fest. Mit einem Unterschied. Waldorf wurde erschossen. Tja, das verstehe ich bis heute nicht. Ihr Revolver enthielt Platzpatronen. Ja. Wann haben Sie ihn geladen? Am 25. abends, kurz bevor ich das Haus Waldorf betrat. Könnten die Platzpatronen danach gegen scharfe Munition ausgetauscht worden sein? Unmöglich, Professor. Der Revolver war die ganze Zeit über in der Innentasche meiner Jacke. Ich habe ihn nicht aus der Hand gegeben. Bis ich überwältigt und entwaffnet wurde, natürlich. Aber das war ja erst nach dem Schuss. Nach dem Schuss. Sie wurden also festgenommen, ins Polizeigefängnis eingeliefert, verhört. Ja, tagelang und nächtelang. Mal nett und freundlich. Mal dritter Grad. Geglaubt haben Sie mir keinen. Also dennoch, das muss ich zur Ehrenrettung unserer Kriminalpolizei hier einflechten. Man gab sich alle Mühe, den mysteriösen Mr. Quinn aufzuspüren. Ohne Erfolg allerdings. Niemand kannte ihn, niemand hatte ihn gesehen, als habe es ihn nie gegeben. Wie sah Quinn aus, Kelly? Beschreiben Sie ihn. Ältlich, 50 bis 60 Jahre, graue Haare, grauer Bart, ungepflegt, runtergekommen, schäbig angezogen, speckiger Mantel, grüne Brille. Ein Typ, der in der Gegend um Hester Street nicht auffällt. Von der Sorte gibt's da viele. Einwanderer, Schnorrer. Leute, die mal bessere Tage gesehen haben. Eine geschickt gewählte und applizierte Maske ohne jeden Zweifel. Was meinen Sie, Kelly? Könnte es sich bei Quinn auch um eine Frau gehandelt haben? Warum nicht, wenn die Dame eine tiefe Stimme hat und einen kräftigen Körperbau? Die Polizei hat Ihnen also nicht geglaubt, Kelly. Und das Gericht? Genauso wenig. Es gab nur zwei Menschen im Saal, die Quinn nicht für eine Fiktion hielten. Kelly und mich. Der Richter erklärte die Aussage des Angeklagten sogar für eine nicht einmal besonders intelligente Schutzbehauptung. Ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, hat er gesagt. Und dann haben die Geschworenen mich natürlich schuldig gesprochen. Im Eiltempo. Und der Richter? Tot. Auf dem elektrischen Stuhl. Am 9. Mai 1902. 7 Uhr abends. Kopf hoch, Kelly. Ich glaube Ihnen. Ich, Professor Dr. Augustus von Dusen. Und ich werde mein Möglichstes tun, Sie zu retten. Danke. Zurück nach New York, meine Herren. Es gibt viel zu tun. Und wir haben wenig Zeit. Sechs Uhr, Kelly. Nur noch 25 Stunden. Zurück vom Städtchen Sing Sing an den lieblichen Ufer des Hudson in die Häuserschluchten der Metropole. 40 Kilometer. Ich fuhr, was der Wagen hergab. Ich wusste, jede Minute, jede Sekunde zählte. Wir sind uns einig, Professor. Kelly hat Waldorf nicht ermordet. Frage, wer dann? Selbstverständlich jene Person, welche sich Quinn nannte. Herr Professor, aber wer ist Quinn? Das Mr. Dolphin wird sich zeigen. Waldorfs Testament ist, wie ich annehme, bereits eröffnet. Vor 2 Monaten, Professor. Wer erbt das Vermögen des Ermordeten? Haupterbin ist Waldorfs einziges Kind Jotima. Außerdem geht eine größere Summe an seine Schwester, Mrs. Dolvesand. Wie hoch? 250.000. Nur ein Bruchteil der gesamten Hinterlassenschaft. Aber trotzdem ein warmer Regen. Der alte Stuyvesant soll ja kurz vor der Pleite stehen. Und sonst, Mr. Dolphin, wohltätige Stiftungen, Legate für die Dienerschaft? Kein einziger Cent, Professor. Ha, typisch Waldorf, knickrig bis zum Letzten. Nur 2 Erbinnen also. Und beide waren anwesend, als Waldorf erschossen. Wissen Sie was, Professor? Ja? Mrs. Teufelsrand ist eine große, kräftige Person, ein richtiger Dragoner. Mein lieber Hedge, widmen Sie sich, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Ihren Chauffeurspflichten. Überlassen Sie die kriminologische Feinarbeit dem Kriminologen. Von mir aus. Wir setzen Dolphin am Times Square ab. Er versprach, in seiner Kanzlei zu bleiben, jederzeit erreichbar. Der Professor ließ sich zur Mulberry Street fahren. Wie jeder Kriminelle und jeder Kriminologe weiß, liegt da im Haus Nummer 300 die Zentrale der New Yorker Polizei. Unsere Jungs in Blau sind immer für uns im Dienst. Und so fand Van Dusen im kriminaltechnischen Labor, wo er seit Jahren ein bekannter, wenn auch nicht immer gern gesehener Gast ist, einen kompetenten Gesprächspartner. Lieutenant Bigshot legte ihm die Beweisstücke im Mordfall Waldorf vor und äußerte sich zum ballistischen Gutachten, das er vor Gericht abgegeben hatte. Die tödliche Kugel stammt eindeutig aus dem Revolver, der von uns bei Kellys Festnahme sichergestellt wurde, Professor. Sind Sie wirklich ganz sicher, Lieutenant? Hundertprozentig. Könnte es nicht vielleicht lediglich eine ähnliche Waffe gewesen sein? Ein Revolver der gleichen Marke? Wollen Sie mich beleidigen, Professor? Ich weiß, was ich sage. Ich bin genau nach dem Lehrbuch vorgegangen. Aus der vermuteten Tatwaffe habe ich eine Kugel abgefeuert und sie mit der bei der Obduktion des Opfers geborgenen Mordkugel verglichen. Beide wiesen dieselben Zugrillen auf, dieselben Kratzer und Unregelmäßigkeiten. Ich habe sie natürlich unter das Mikroskop gelegt. Ich kenne den Lacassagne-Test, Lieutenant. Desgleichen seine erst kürzlich durch meinen deutschen Kollegen Dr. Paul Jeserich entwickelte Modifizierung. Und ich weiß, dass Sie ihn nicht zum ersten Male durchgeführt haben. Ich akzeptiere Ihr Ergebnis. Wie ich auch bereit bin, das Ergebnis Ihres Schrifttypenvergleichs zu akzeptieren. Das können Sie auch, Professor. Der Drohbrief an Waldorf ist auf Kellys Maschine geschrieben. Zweifellos, Lieutenant, zweifellos. Mein lieber Hedge. Professor? Wenn ich mich recht erinnere, behaupteten Sie, Waldorf habe während jenes für ihn fatalen Festes kein Kostüm getragen, vielmehr einen Frack. Ja, das stimmt, Professor. In diesem Fach befindet sich mit den übrigen Beweisstücken auch die Kleidung des Ermordeten. Wie Sie sich selbst überzeugen können, ist ein Frack nicht vorhanden. Ja, wirklich, Sie haben recht, Professor. Kein Frack. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Lieutenant. Ist denn das wichtig, Professor? Wer weiß, Lieutenant. Vermutlich ist der Frack im Haus Waldorf geblieben. Vermutlich, ja, vermutlich. Kommen Sie, Hedge. Eine Inspektion des Tatortes steht ohnehin auf meinem gedrängten Programm. Neun Uhr, Kelly. Noch 22 Stunden. Im Hause Waldorf empfing uns der Verlobte der Tochter, Lord Tilbury, und führte uns auf Van Dusens Wunsch in den Ballsaal. Bisschen spät für unangemeldeten Besuch, was, Professor? Aber keine Sorge, habe volles Verständnis. Kenne mich aus, alle Professoren exzentrisch. Anders als du und ich, wollte sagen, anders als ich und Sie, Mr. Hedge. Hutchinson Hedge. Apropos exzentrisch, dieser Kelly. Verrückt, wie? Er schießt Schwiegerpapa vor 500 Menschen. Muss verrückt sein. Verrückt wie Hutmacher. Meinen Sie, Milord? Bitte übrigens Miss Waldorf zu entschuldigen, Professor. Bisschen mitgenommen. Vater ermordet, ehemaliger Verehrer morgen hingerichtet, in 4 Wochen Hochzeit. Irgendwie tragisch. Hat sich zurückgezogen. Migräne. Durchaus verständlich, Milord. Ja. Was kann ich für Sie tun, Professor? Lassen Sie mir bitte eine hohe Leiter bringen, Milord. Leiter? Ja, Leiter, Milord. Exzentrisch. Raten Sie mal, meine Damen und Herren, wer auf die hohe Leiter steigen musste. Richtig, meine Wenigkeit. Und als ich oben war, musste ich die Decke des Saales absuchen, Zentimeter für Zentimeter. Besonders sorgfältig über der Stelle, wo Kelly damals gestanden und seine Tirade gegen Waldorf gehalten hat. Nichts! Sagen Sie mal, Professor, was suchen Sie eigentlich? Das, was Sie gefunden haben, mein lieber Hedge, nichts. Steigen Sie wieder herab. Exzentrisch. Exzentrisch wie ein Oxford-Donkey. Sagen Sie bitte, Milord, wurde dieser Saal seit jenem tragischen Fest renoviert? Renoviert? Keinen Schimmer. Gooseberry? Nein, Herr Professor. Es wurden noch keinerlei Reparaturen ausgeführt. Nein, Herr Professor. So. Wo befindet sich der Frack, welchen Ihr Herr an jenem Abend trug? Das entzieht sich meiner Kenntnis, Herr Professor. Muss da sein, Gooseberry. Weiß noch genau, haben Waldorf Frack ausgezogen. Vor Untersuchung durch Arzt. Und in irgendeine Ecke gelegt. Sehr wohl, Milord. Ich kann nur erklären, fraglicher Frack befindet sich nicht bei der Garderobe des seligen Herrn. Eine Stunde später saß ich wieder in Van Dusens Salon. Ich versuchte, meinen knurrenden Magen durch einen doppelten Whisky zu besänftigen und meine Wissbegierde durch gezielte Fragen an den Hausherrn. Was haben Sie eigentlich mit Waldorfs Frack, Professor? Warum ist Ihnen das gute Stück so wichtig? Weil das gute Stück, wie Sie es zu nennen belieben, uns einen höchst bedeutsamen Hinweis auf die Ausführung des Mordes an Waldorf zu geben imstande ist. Na, dann weiß ich alles. Darf ich jetzt nach Hause und ins Bett, Professor? Warum nicht, mein lieber Hedge? Wenn Sie mir versprechen, sich gleich morgen früh um 7 Uhr bei Dienstbeginn im Archiv Ihres von manchen geschätzten Blattes einzufinden, um dort eine gewisse hochwichtige Recherche vorzunehmen. Sing, sing. Todeszelle. Ungeduldig, Kelly. Dauert nicht mehr lange. Nur noch 18 Stunden. Am nächsten Morgen gegen 9 trat ich befehlsgemäß beim Professor an. Unausgeschlafen und ungefrühstückt. Lassen Sie das querulieren, mein lieber Hedge. Wozu schlafen, wozu speisen? Ein kriminologischer Assistent findet volle Befriedigung allein in den intellektuellen Wonnen, welche sein Tun ihm gewährt. Hatten Sie Erfolg? Wie man es nimmt, Professor, so eine Geschichte, wie Quinn sie Kelly erzählt hat, ist tatsächlich passiert. Vor 4 Jahren, 1898, aber nicht in Rio de Janeiro, sondern in Kalkutta, in Indien, beim Empfang des Vizekönigs. Sehr gut, mein lieber Hedge. Ich hab's nur rausgekriegt, weil unser Archivar ein so phänomenales Gedächtnis hat. In der Zeitung stand die Sache nämlich nicht, nur in einem unveröffentlichten Korrespondentenbericht. Verstehe ich Sie recht, mein lieber Hedge? Besagter Bericht über die Affäre zu Kalkutta ist nicht im Daily New Yorker erschienen? Nicht im Daily New Yorker, Professor, und auch in keiner anderen Zeitung der Stadt. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Kommen Sie. Wir fuhren Richtung Südosten in die finstere Gegend zwischen Bowery und East River. Na, Kelly? 9 Stunden, Kelly. Die Gegend war schmutzig. Die Pfandleihe an der Ecke Hester und Norfolk Street war noch schmutziger und am schmutzigsten war die alte Frau, die beim Klang der Türglocke aus dem Hinterzimmer schlurfte. Sie wollen kaufen, liebe Herren? Sie wollen verkaufen? Sie wollen etwas versetzen? Sie brauchen Geld? Sie bringen Geld. Nichts von alledem, gute Frau. Wir benötigen lediglich eine Information. Oh, Sie wollen nicht kaufen, verkaufen, versetzen, liebe Herren. Sie brauchen kein Geld. Sie bringen kein Geld. Time is money. Geben Sie ihr etwas, Hedge. $5. Viel zu viel. Einer ist genug. Aber lieber Herr, $10, hat das nicht der andere Herr gesagt? 10? 2? $8, lieber Herr. $6 wurden es schließlich. Dafür erzählte sie uns, dass sie tatsächlich ein paar Colt Peacemaker besessen und einen davon an Kelly verkauft hatte. Am Nachmittag des 21. Januar. Und die zweite Waffe? Habe ich auch verkauft, lieber Herr. Am selben Tag, eine halbe Stunde später, an einen anderen Herrn. Etwa 55 Jahre alt, grauhaarig, graubärtig, grüne Brille. Das ist er. Kennen Sie ihn, lieber Herr? In der Tat, gute Frau. Ich kenne ihn. Auf der Rückfahrt hielten wir am Telegrafenamt, wo ich auf Anweisung des Professors mehrere Kabel aufgab. Die Mittagszeit war schon vorüber. 1 Uhr, Kelly. Sie haben ja gar nichts gegessen, aber... Sie müssen doch groß und stark sein, wenn es soweit ist. In 6 Stunden, Kelly. Hier ist die Residenz von Professor von Dusen. Professor von Dusen höchstpersönlich am Apparat. Lord Tilbury, sagen Sie mal, Professor, Sie haben doch vorhin was gesucht. Am Plafond vom Ballsaal. Ja, so ist es, Milord. Und wegen Renovierung gefragt. Ganz recht, Milord. Die ist jetzt tatsächlich nötig. Bitte, Milord. Renovierung, Professor. Die Jotimar hat was entdeckt. Gute Augen, das Mädchen. Lassen Sie mich raten, Milord. Ein Loch. Genau, ins Schwarze, Professor. Ein Schussloch. Noch was, Professor? Frack. Hat sich auch angefunden. Ach, ist es die Möglichkeit, Milord. Ich werde mich sogleich bei Ihnen einstellen. Na, dann wollen wir mal wieder, Professor. Nicht Sie, mein lieber Hedge, Sie bleiben. Ach was? 3 für die Lösung des Falles wesentliche Aufgaben habe ich Ihnen zugedacht. Zuerst werden Sie bei der Kriminalpolizei anrufen. Lieutenant Bigshot möge sich im Laboratorium bereiten. Bigshot, ja. So, dann werden Sie die Antworten auf die von Ihnen aufgegebenen Kabel erwarten. Ja. Und mit diesen Antworten schließlich werden Sie sich nach Sing Sing begeben. Ich erwarte Sie dort spätestens um 6 Uhr abends. Ich telefonierte. Und ich wartete. Drei Uhr, Kelly. Bald haben sie es hinter sich. Nur noch 4 Stunden. Jawohl. Es war kurz vor 6, als ich in Sing Sing eintraf. In der Todeszelle und auf dem Gang davor herrschte ein Treiben wie sonnabends am Broadway. Halb New York war da. Kelly und sein Wärter natürlich, Dolphin, Lieutenant Bigshot, der Gefängnisdirektor, ein Geistlicher für den letzten Gang und ein paar sehr offiziell wirkende Herren, darunter, ich traute meinen Augen nicht, der Gouverneur des Staates New York. Ferner Familie Waldorf, das heißt die Otimar, Mrs. Stuyvesant, Lord Tilbury. Und wo es dann noch ein freies Fleckchen gab, stand todsicher ein Polizist. Der Professor war natürlich auch schon da. Unverschämtheit, Professor! Angesehene Bürger, Damen, Lord aus England, widerrechtlich hierher gebracht. Auf Ihre Anordnung. Freiheitsberaubung, Zumutung. Ich verlange Erklärung. Die sollen Sie erhalten, Milord. Sie und die übrigen Anwesenden. Meine Damen und Herren, ich ersuche um Ruhe und Aufmerksamkeit. Es hat 6 geschlagen, Kelly. Noch 1 Stunde. Professor van Dusen begann seinen Vortrag mit einer kurzen Zusammenfassung der Vorgeschichte, die Sie ja bereits kennen, meine Damen und Herren. Sodann berichtete er, wie der mysteriöse Mr. Quinn sich an Kelly herangemacht und ihn dazu gebracht hatte, beim Kostümfest als Rächer aufzutreten. Mr. Quinn, lassen Sie mich die betreffende Person fürs Erste weiterhin mit Ihrem selbstgewählten Namen bezeichnen. Mr. Quinn war ebenfalls Gast des Kostümfestes im Hause Waldorf, selbstverständlich in seiner wahren Identität. Als Kelly, wie besprochen, auf Waldorf zielte und schoss, schoss auch Quinn. Keiner sah es, denn alle Augen waren auf Kelly gerichtet. Quinn presste seinen Revolver, den Zwilling der Waffe, die Kelly in der Hand hielt, gegen Waldorfs Brust und drückte ab, gleichzeitig mit Kelly. Er verbarg seine Waffe wieder, stürzte sich gemeinsam mit anderen Gästen auf Kelly, überwältigte ihn, entriss ihm den Revolver und tauschte ihn im allgemeinen Durcheinander unbemerkt gegen seinen eigenen aus. Darum das ballistische Gutachten. Ganz recht, Lieutenant. Bei der Durchführung seines raffinierten Szenarios unterlief Quinn allerdings ein Fehler. Er hatte nicht bedacht, dass Kelly vorher bereits einmal geschossen hatte, in die Luft. Und zwar mit seinem Revolver. Das heißt, mit einer Platzpatrone, welche natürlich keine Spur am Plafond hinterlassen konnte. Als ich diesen untersuchen ließ, versuchte Quinn, seinen Fehler wieder gut zu machen, indem er mit dem Kelly abgenommenen Revolver, dieses Mal scharf geladen, nachträglich in die Decke schoss. Ich habe die Kugel entfernt und Lieutenant Big Shot zur Untersuchung überlassen. Ihr Ergebnis, Lieutenant? Die Kugel stammt aus einem Colt Peacemaker. Na bitte. Aber nicht aus der Waffe, mit der der tödliche Schuss auf Waldorf abgegeben wurde. Auch der Frack des Toten, den Quinn hatte verschwinden lassen. Warum? Warum, mein lieber Hedge? Ja. Weil die Pulverspuren im Gewebe verrieten, dass der Todesschuss aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Übrigens tauchte auch der Frack wieder auf, doch es war der falsche. Ein starker Geruch nach Mottenpulver bewies, das Kleidungsstück war jahrelang nicht getragen und nur deshalb zur Stelle geschafft worden, weil ich mich für dieses Detail interessiert hatte. Das Fazit meiner Nachforschungen und Schlussfolgerungen? Kelly diente lediglich als Sündenbock. Nicht er hat Waldorf ermordet, sondern... Quinn, das ist klar, Professor, aber wer ist Quinn? Eine Person, welche sich während der durch Kelly verursachten Szene in Waldorfs unmittelbarer Nähe aufhielt und welche einen gewichtigen Grund hatte, Waldorf zu töten. Das Erbe. In der Tat, Mr. Dolphin, das Erbe. Und wer erbt Waldorfs Vermögen? Die Ultima. Sie ist die Haupterbin, aber sie ist nicht die Mörderin ihres Vaters. Oh, Francis. Auf dem Fest trug Miss Waldorf das Kostüm einer neuen Frau des 20. Jahrhunderts. Ein Kleid von derartiger Kürze und Knappheit, dass es nicht möglich war, eine gewichtige Waffe wie den Colt Peacemaker darunter zu verbergen. Mrs. Stuyvesant war Luftschiff. Hätte sogar Haubitze mit sich herumtragen können. Zweifellos, Milord. Doch als der Schuss fiel, war Mrs. Stuyvesant, verzeihen Sie das Wortspiel, weit vom Schuss, auf der Orchesterempore. Auch sie kommt für den Mord nicht in Frage. Ach herrje, wer dann, Professor? Eine Person, welche sich in Waldorfs Nähe befand und ein Kostüm trug, in dem sich ein großer Revolver ohne Probleme verstecken ließ. Vielleicht das Kostüm eines Marsmenschen. Professor, eine dicke grüne Kugel mit 6 Armen und 2 Antennen. Eben dieses, Mr. Dolphin. Lord Tilbury. Ja, aber... Bitte, was, bitte, meine Herrschaften, lassen Sie mich meine Ausführungen zu Ende bringen. Ich habe auf telegrafischem Wege in England Erkundigungen über Lord Tilbury eingeholt. Lesen Sie vor, Hedge. Sehr wohl, Professor. Erstes Kabel, Lord Tilbury ohne Vermögen hat Familienbesitz verspielt und vergeudet. Das Motiv, meine Herrschaften. Als Gatte der Haupterbin wäre Lord Tilbury in den Besitz der Waldorf-Millionen gekommen. Weiter, Hedge. Zweites Kabel, Lord Tilbury, 1898, Attaché in Kalkutta. Das heißt, er war Zeuge jener Affäre, welche den komplizierten Mordplan anregte. Um sich nicht bloßzustellen, hatte sie im Gespräch mit Kelly nach Rio de Janeiro verlegt. Das letzte Kabel, Hedge. Zu Befehl. Lord Tilbury, langjähriges Mitglied diverser amateurtheatralischer Zirkel. Es war ihm also ein leichtes, sich in den ältlichen, heruntergekommenen Mr. Quinn zu verwandeln. Kein Zweifel, meine Herrschaften. Lord Tilbury ist Waldorfs Mörder. Dummes Zeug. Schierer Nonsens. Sie sind nicht exzentrisch, Professor. Sie sind verrückt. Verrückt wie Märzhase. Seine Hand, halten Sie seine rechte Hand fest, Big Shot. Handschellen. Bei der Waffe, welche seine Lordschaft soeben aus der Tasche zu ziehen versuchte, handelt es sich, Sie sehen es alle, um einen Colt Peacemaker Single Action Kaliber 45. Diotima. Prinzessin. Sieben Uhr. Die Stunde der Hinrichtung. Herr Gouverneur, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Natürlich wurde Kelly nicht hingerichtet. Nach Erledigung der notwendigen Formalitäten ließ man ihn frei. Lord Tilbury wurde verhaftet und kam vor Gericht. Ein Vierteljahr später. Die Todeszelle von Sing Sing. 12 Uhr, Milord. Noch 7 Stunden. Dann kommen Sie auf den Stuhl. Verdammt unsportlich. Ihr elektrischer Stuhl. Unfair. Unaristokratisch. Verlange anständig geköpft zu werden. Gehört sich so für Edelmann. Tut uns ja so leid, Milord. Aber wenn Sie bei uns morden, werden Sie auch bei uns hingerichtet. Modern, bürgerlich, demokratisch. Finden Sie sich damit ab, Milord. Sie haben es ja bald überstanden. Nur noch 7 kurze Stunden. Zur gleichen Zeit in der Grace Church. Die Hochzeit von Miss Diotima Waldorf und Mr. Francis Ryan Kelly. Zeuge war ich. Eigentlich hätte es Professor Van Dusen sein sollen, aber er war nicht erschienen. Sie kennen ihn ja, meine Damen und Herren. Wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Im letzten Moment. Professor Van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein treuer Chronist und Wegbegleiter Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen hörten Sie Christian Brückner, Moritz Millar, Hermann Treusch, Arnold Marquis, Traute Daniels Paul Schmidt, Heinz Spitzner, Rainer Pigula. Maren Kreumann als Diotima und Henning Schlüter als Wärter in Sing Sing. Ton und Schnitt Ingeborg Görkner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer und Beate Ziegs. Regie Rainer Klute. Deutschlandfunk Kultur. Diesen Monat im Podcast Krimi-Hörspiel. Das ist Josef Maria Stachelmann, nicht nur ein ausgezeichneter Kollege, sondern auch so eine Art Detektiv. Josef Maria Stachelmann ist Dozent für Geschichte an der Universität Hamburg. Was macht Ihre Habil? So genau weiß ich das selbst nicht. Mit seiner Habilitation kommt Stachelmann nicht so recht voran. Und mit Wolf Griesbach hat sein Chef einen neuen Favoriten für den Lehrstuhl. Er hat es geschafft, der Neue. Und eines Tages wird er Pumming beerben. Als Griesbach eine Reise nach Berlin antritt, beginnt Stachelmann eine Affäre mit dessen Frau Ines. Wollen wir danach nicht zu mir gehen? Da lässt es sich leichter reden. Moderne Ehe. Alte Ehe. Doch Wolf Griesbach kehrt von seiner Reise nicht zurück. Du musst vorbeikommen. Gerne? Nein. Nein, es ist was passiert. Ich brauche deine Hilfe. Wolf ist nicht nach Hause gekommen. Stachelmann ermittelt. Ich habe Angst. Gut. Ich rufe meinen Spezier. Wir kommen bei dir vorbei. Und macht eine schockierende Entdeckung. Ein schwarzer Müllsack. Der Umriss seines Körpers, der auf einer Seite liegt. Aber das... Wer ist denn im Müllsack? Hör auf damit! Du musst die Polizei rufen. Mit Blindheit geschlagen. Krimi-Hörspiel von Christian von Dittfurt. Der zweite von vier Fällen um den ermittelnden Historiker Josef Maria Stachelmann. Zu hören im Podcast Krimi-Hörspiel in der Deutschlandfunk-App.